Hallo. Hey. Ja, danke. Danke. Danke. Ja, danke. Hallo. Ich bin Fliege. Schönen guten Dank, jetzt können wir langsam mit der Sendung anfassen, veranfangen. Ich schon wieder, ich war schon mal Fliege. Ich will nicht schon wieder Fliege sein. Wir wollen uns mal unterhalten. Das Thema bitte! Ach so, das Thema. Genau. Subversive Strategien. Ist Subversivität noch aktuell? Ja oder nein? Welche gesellschaftliche, welche persönliche Bedeutung hat denn Subversivität für mich? Ich glaube, da habe ich das jetzt anmoderiert, wie wenn es das ZDF-Morgenmagazin wäre. Oder, Frank? Ja. Frank, hast du denn überhaupt ein Verhältnis zu deinem Körper? Setzt du dich da manchmal hin und versuchst zu rinnen zu lauschen? War das Thema nicht Subversivität? Aber Frank, dein Körper ist dir nur eben mal gegeben. Ja, aber ich bin eigentlich nicht hierher gekommen, um über meinen Körper zu sprechen. Warum denn nicht? Na, ich habe mir da so eine tolle Subversivitätsstrategie ausgedacht. Wann hast du mal zum letzten Mal deinen Körper von oben bis unten kritisch gemustert? Oder nur aufmerksam wenigstens? Oder interessierend? Ich wollte eigentlich vortragen, dass wirkliche Subversion nur aus dem Bauch heraus entstehen Bauch. Kann, wenn sie... Dein Körperinteresse ist jetzt rein bauchzentriert. Nein, meine subversive Strategie. Aber da setzt du doch deinen Körper eigentlich auch nur als Waffe ein, wahrscheinlich, ich oder? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Außerdem bin ich Pazifist. Also ich wollte jetzt auch ein bisschen nach öffentlichem Eigenlob, oder? Richtig. Hast du jetzt was zu deiner Verteidigung oder wenigstens, sagen wir mal, zu so einer Art Relativierung vorzutragen? Nein, ich wollte vortragen, ist dir das denn, jetzt, sagen wir mal, so öffentliche Scham, ist dir das denn eine Haltung, die dir besonders fernliegt? War doch gar nicht so gemeint. Denkst du nicht, dass ich, sagen wir mal, gerade Deutsche immer mal ein bisschen ihre Biografien und aber auch gegenseitig schämen sollten? Wieso denn schämen? Ja, zum Beispiel, wenn sie anheben? Ich wollte doch nur meine Idee von Subversion erläutern. Ja, aber sagen wir mal, jetzt ein Lob an dich selbst öffentlich vorgetragen. Ist denn das nicht eher was Verachtenswertes? Meine Idee subversiver Strategie ist doch... Hast du vielleicht möglicherweise die Idee, eine Politikkarriere einzuschlagen? Bist du in einer Jugendorganisation einer demokratischen Partei organisiert? Nee, aber das ist ein zentraler Punkt meiner Strategie. Meinst du nicht, dass du, sagen wir mal, gewisse so charakterliche Defekte hier auch öffentlich ausdiskutiert werden sollen? Ja, schon, aber diese kleinen Subversivität jedenfalls. Nee, gerade nicht. Also ich finde, wir müssen weg von dieser kleinen Subversivität gegen ohnehin kurzliebige Gesellschaft oder Großkonzerne hin zu einer Subversion gegen die Menschheit an sich. Die Menschheit an sich? Wieso denn die Menschheit an sich? Ja, liegt denn das nicht auf der Hand? Vielleicht, weil sie nur ein falsches Verhältnis zur Natur hat? Ja, natürlich. Und somit zu sich selbst. Sag ich doch. Deshalb plädiere ich quasi für eine Selbstsubversivität. Ja, Autosubversivität könnte man jetzt sagen. Die allerdings aus dem Bauch herauskommen muss. Ja, das ist natürlich ein Problem. Aber es schließt ja nicht aus, dass der Einzelne der Gesellschaft gewissermaßen gegenüber subversiv sein können, um ihr zu größerem Bewusstsein zu verhelfen. Ja, aber das Problem ist doch eigentlich das menschliche Selbstverständnis, oder? Dass man ja immer, also dass natürlich immer als Demütigung empfunden wird, dass man irgendwie gerade mal so eine modifizierte Affe ist. Richtig. Aber wenn man dafür ein Bewusstsein hätte und das irgendwie ein bisschen genauer wüsste, ja, dann... Es müsste aber auch mal ein emotionaler Fortschritt in der Richtung stattfinden. Schwarzmaler, ne? Schwarzarbeit. Nee, ich meine, dass ich wie du ja wahrscheinlich auch eher pessimistisch bin, was den emotionalen Fortschritt der Menschheit betrifft. Ich bin ja eigentlich Optimist. Aber ist denn Optimismus an der Stelle nicht geradezu gefährlich oder zumindest sinnlos? Aber andererseits kann man ja da auch die kleine Hoffnung haben, dass die Einsicht in diese Sinnlosigkeit... Ja. Vielleicht schon ein erster Schritt ist. Ja. Dann sind wir ja voll melancholisch geendet in der Länge. Jürgen, lass uns eine subversive Bürgerinitiative gründen. Ich mach nicht, ohne sie Geld dafür kriegen. Tschüss. Ich sie auch nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss.